So, das ist jetzt für mich. So, OBS startet in 3, 2, 1. Live aus Neo Gladbach. Wir haben da Sven den Zweckster. Und zu Besuch und live zugeschaltet aus dem fernen Schweiz? Die Schweiz, übrigens. Steffi die Gräfin. Schwitzen. Und natürlich wie immer mit mir, Christian, weil ich keinen anderen Ort habe, wo ich sein könnte und nichts anderes zu tun habe. Oh, das ist traurig. Eben, die Schweiz, gell? Wie die Schweiz, ja. Aber wenigstens gibt's was zu trinken. So. Muss ein neues Land sein. Schweiz. So, Leute, zunächst einmal, ich muss ein bisschen, okay, das bringt jetzt natürlich den Leuten, die das Video jetzt nicht gucken, ein bisschen wenig. Aber ich werde natürlich jetzt den Oh, Luches, geil, Batman wie Superman, Lufterfrischer, natürlich zu finden auf knack.net, in Luches, Oktober 2015. Welcher ist geil, Lufterfrischer mal öffnen, der soll angeblich nach Orange riechen, wie ich mittlerweile rausgefunden habe, und nicht nach Blut, Schweiß und Tränen. Und man soll, es ist Batman wie Superman. Es müsste eigentlich riechen wie Misserfolg. Oh, warte. Und man soll angeblich frei aufhängen und jeglichen Kontakt mit Haut und Umgebung vermeiden. Deswegen habe ich... Genau wie bei Batman deswegen wie Superman. Also passt deswegen das. Habe ich jetzt hier nur ein bisschen mal vom Plastik abgerissen. Boah, das riecht voll geil nach Orange. Voll geil. Ich hänge den hier irgendwo um die Kante auf, ey. Voll nice. Okay, weiter geht's. Nein, der ist runtergefallen. Um die Kante meint er seinen Sack. Warte, ich brauche ein Tuch. So. Warte, da. Aber während du das machst, bemühe ich mich ein kleines bisschen um eins meiner Geburtstagsgeschenke, was ich bekommen hatte. Ach ja, du Motherfucker, nochmal alles Gute nachträglich. Eine kleine Auswahl an Bieren. Also ja, ich habe ihm schon gratuliert, bevor jetzt wieder irgendwelche Leute kommen. Ja, es ist schon ein bisschen länger her als dieser Podcast. Nochmal alles Gute. Alles Beweihräucher, Gute. Beweihräucher dich nur selbst weiter. Es ist die 6, also kriege ich die 1, 3, 6. Bei mir gibt es jetzt Käfenbaums scharfer Jubiläumsbeck, 10. Okay, gut, der Bett. Mein Gott, ist das eine schlechte Zeichnung. Hast du das von Verwandten oder von Freunden gekriegt? Vom Polen habe ich das gekriegt. Ah, okay, gut, dann weiß ich zumindest schon mal, wer gemeint ist. Ja, der Pole, nicht sie. Vielen Dank, falls du zuguckst. Und Jubiläumsbock, gebraut und abgefüllt anlässlich des 10-jährigen Bestehens von Trinkgut Käfenbaum und 500 Jahren deutschen Reinheitsgebot. Welches Jubiläum feiern Sie? Wir danken dem deutschen Reinheitsgebot. Danke. Ja. Ich möchte hier nur nochmal ein bisschen Werbung für den Dragon Ball Flaschenöffner machen. Wo habe ich ihn jetzt wieder? Und ich versuche gerade abwertend mich über den Gratis-Flaschenöffner aufzuregen, den ich bekommen habe, der scheinbar nicht so toll ist. Kannst du dir doch geschenkt haben, Sven. Fick dich. Ich habe schon einen sehr viel besseren. Du hast Kamillentee. Wow. Was ist das für ein Glas? Das ist ein doppelwandiges Glas. Das ist voll creepy. Das ist... Wow. Das ist eine Thermoskanne für Hipster. Ja. Okay. Innen drin sehr heiß, außen dran. Prost. Problem, sehr kalt. Prost, die Damen. Ich trinke mal heute wieder Krombacher Pilz. Ich habe schon gut vorgetrunken, deswegen ich muss ein bisschen vorsichtiger jetzt gerade sein, weil ich möchte zumindest die... Heiß. Verbal, was man bei Tee erwarten kann, ja. Puh, aber gut. Wow, das ist ein interessantes Bier. Schmeckt's gut. Ja, es hat 8% und es ist so ein bisschen wie nicht so ganz süßes Vitamalz. Ist 8% schon Starkbier? Ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung. Ne, 4,8 ist jetzt in diesem Pilz jetzt drin. Okay, gut. Okay, oh, pff, okay. 8%, man schmeckt keinen Alkohol raus oder ist es einfach bloß so wie Vitamalz, wo die Süße fehlt? Starkbier ist also ab Bier. 16% und drüber. Ne, Bier hat noch was richtig Herbes für mich immer dabei. Ja, ich habe jetzt hier noch, was ist das? Nein, Polish 6,5 oder so. Krakos Polish Wodka. Ja. Was soll jetzt hier angeblich ein Volumenprozent drin sein? 40. Ja, okay, gut. Also Starkbier ist 6,5% und höher. Hab ich jetzt gerade gelesen. 6,5%? Dein Tee. 6,5. Nein. Mein Tee ist 0%. Ihr Tee ist 6,5% und höher. Okay. So, wir müssen mal ein bisschen mal, ich weiß nicht, mit letzter Woche. Also mit letzter Woche, es tut mir nochmal wirklich herzlich leid. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, woran es lag. Ich hau jetzt einfach mal raus, es liegt immer noch an Windows. Weil es wahrscheinlich aufgrund meiner doch geringen Internetbandbreite irgendwie ein Update im Hintergrund runtergeladen hat oder so und das deshalb zu Ausfällen kam. Tut mir leid. Warum ist da unten Steam? Warum ist Steam noch an? Steam beenden. So. Das erklärt, warum die Verbindung so schlecht war. Nein, jetzt mal im Ernst. Herzlichen Dank an alle, die da vielleicht noch versucht haben reinzuhören. Also die beiden konnten, also Ansgar und Christian, die konnten echt nichts dafür. Die haben einfach meinen Sound mittendrin nicht gehört. Was bis auf zwei Male, wo ich es gefaked habe, ein bisschen witzig war, aber sonst eigentlich ziemlich traurig. Wie gesagt, nochmal danke. Wieso fakest du das? Ja, ich habe mir da einen Witz rausgemacht, aber das ist halt einfach instant aufgefallen. Also wirklich so voll aufgefallen. Dann war das viel zu häufig dann, wo es tatsächlich war. Und dann war es echt dieses Jahr, reden wir über ein Thema, bringt nichts. Aber wo wir bei Windows sind, ich habe nämlich ein sehr interessantes Thema. Ich habe mich ja jetzt mittlerweile ein kleines bisschen mehr über Technik-Sachen ausgelassen, weil ich habe echt das Gefühl, dass irgendwie alle Geräte bei mir schneller kaputt gehen als bei anderen Leuten. Und ich mache nichts. Aber trotzdem ist es die Schuld von Windows 10 in den meisten Fällen. Sicher, selber. Immer. Selbstverständlich. Und eins ist jetzt gerade, wo habe ich das? Ein interessanter Bug bei Windows 10 ist rausgekommen. Einer, der eigentlich in einem kleinen Programm warum von hast du Windows das auf dem ist, Handy? Weil ich so an die Nachrichten gekommen bin. Okay. Seems legit. Ja, ich habe Google Now, ja, sorry, Apps, das hat langsam rausgetüftelt, was ich mag. Und es ist halt scheinbar, wenn man dort bei der Kalender-App von Windows 10 versucht, ein Datum zu berechnen, was über den 26. März geht, wird es falsch berechnet. Warte, also jetzt aus unserer Sicht über den 26. März 2017? Ja, also wenn es bloß... Alter. Ja, wenn irgendwo der Zeitraum, den du berechnen möchtest, da drinnen der 26. März steckt, wird der das um einen Tag verrechnet, weil der Tag ignoriert wird. Man weiß nicht wie, man weiß nicht was. Bei Windows 7 war auch nicht das Problem. Das ist einfach nur, wow, Windows. Fucking Windows. Okay, gut. Ich meine, das kriegen die dafür, dass die ihre verdammten Tester einfach mal gekürzt haben. Wie sonst was. Ich bin sogar echt am Überlegen, für zukünftig... Linux? Nein, nicht jetzt das... warte, ich muss mal kurz ein bisschen Orange. Boah, voll geil. Also es ist auf jeden Fall sehr intensiv und sehr gut. Aber ich habe echt überlegt, ob ich mir irgendwie mal so eine Kack-OEM-Version jetzt irgendwie mal hole. Weil ich habe nämlich demnächst mal... Eventuell, das ist echt so eine 10%ige Chance, aber ich habe zumindest schon mal mit dem Gedanken gespielt, ey, willst du nicht vielleicht mal irgendwann mal dein Mainboard zumindest mal wechseln? Aber Windows 10 hat ja, ich müsste es nochmal wirklich im Internet nachlesen, aber hatte diese unangenehme Eigenschaft, dass wenn du dein Mainboard wechselst oder so, ja die ganzen Registry-Codes eventuell nicht mehr stimmen und dass du dann irgendwie Probleme hast, weil dann irgendwie deine Hardware nicht erkannt wird, beziehungsweise der Code, der dann halt eingespeichert wird von Windows 10, zumindest der Gesundheit, Zumindest der Aktivierungscode irgendwie dann mitgelöscht wird. Was heißt mitgelöscht? Aber zumindest nicht mehr verfügbar ist, weil das Mainboard gewechselt wurde. Wenn du Hardware wechselst. Und ich habe echt überlegt, eine OEM-Version zu kaufen. Aber es ist halt also dieses so, ich hoffe echt, dass der fehlende Support mir einfach irgendwann voll am Arsch vorbeigeht. Die Sache ist, du kannst ja immer noch 7 zu 10 aufwerten. Das heißt, wenn es mit Preis von 7 günstig kommt, kannst du immer noch machen. Ich habe aber auch 7 auf 10 aufgewertet. Sollte ja, im Rahmen, klar. Ja, also im Rahmen, der verfügbar war bis Ende Juli, aber ist das immer noch möglich? Die haben es verlängert gehabt, erstmal darunter, wenn du das mit Hilfsfunktionen verwendet hast, konntest du es. Aber Hilfsfunktionen verwenden hieß einfach, wenn du auch nur einmal die Bildschirmlupe angeschaltet hast, kannst du das. Wow, okay, cool. Also sollte ich das also relativ zeitnah machen. Aber ich habe auch eben Windows 7 auf 10 hochgestuft. Wann denn? Ja, das wäre wirklich mal eine interessante Frage gerade. Das Jahr gewesen. Ja, da war es ja gratis. Die wollten das gratis aufwerten ja begrenzen bis Juli. Naja, ja, bis Ende Juli, bis 29. Ich habe es aufgewertet, aber jetzt muss ich das irgendwie aktivieren und ich check das nicht. Dann ist da was schiefgelaufen, weil eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Also es läuft problemlos. Aber der sagt mir, jedes Mal noch. Aktivieren Sie Ihren Account, Ihren Windows-Microsoft-Account. Fuck you, Windows 10, Windows 10, fuck you. Ja, ja, ganz ehrlich, ich war am Anfang echt ein bisschen begeistert. Das lag aber wahrscheinlich eher primär daran, dass ich halt, ja, halt diesen Soundtreiber hatte. Na, das auch, aber dass ich halt wirklich so diesen allein durch das Betriebssystem bedingten FPS-Boost in Spielen sehr genossen habe. Aber mittlerweile ist es echt so dieses so, das ist so die hast du hier. Okay, für alle jetzt pur Podcast-Hörer, ich zeige halt einen sehr, sehr kurzen Abstand. hier die Vorteile und einfach jetzt einen längeren Abstand. Die Negativliste, die sich langsam einfach mal immer weiter und immer weiter und immer weiter aufbaut. Es ist halt einfach. Ja, weil die Sache ist, wie ich Windows, die ich mitbekommen habe, so klassifizieren würde. Weil ich meine, wirklich, für mich geht's immer noch nichts über Windows XP, wie gut sich das und lange gehalten hat und wie schön das war für das, was es war. Echt? Noch nicht mal 7? Darunter wäre. Ich bin Windows XP war trotzdem noch besser. Weil Windows XP war wirklich genial. So, Windows 7 ist kurz dahinter. Das war auch gut. So. Dann bin ich aber am Zaudern. Mit Abstand, was ist das nächste für mich? Windows 95 oder Windows 10? Ich weiß nicht. Tut mir leid, so, da war ich 3 Jahre alt. Ich kann jetzt nicht irgendwie raushauen, aber wie stabil Windows jetzt Windows 95 war. Windows 95 habe ich auch noch gekannt. Ich weiß nicht. Also, Windows 95 konnte wenigstens schnell hoch und runter fahren, aber du hattest halt mehr Probleme mit Treibern und den ganzen Scheiß. Und Plug and Play war auch noch nicht immer so gut vertreten mit allen Geräten. Selbst viele USB-Geräte mussten noch einen Treiber nachgeliefert kriegen. Mhm. Deswegen, es war unpraktischer Zeit, aber es war wenigstens. Es geht ab, häufiger kaputt, aber dann runterfahren, hochfahren, fertig. Erledigt. Wenn nicht, dann hattest du ja noch Reparaturvorgang oder sonst was, dass es kurz was durchlaufen lassen hat nach dem verkackten Start und dann ging's. Yeah. Er schüttelt einfach nur den Kopf, das Sven. Nein, also ich mag, also ich versuche echt Windows 10 zu mögen. Ich weiß, das haben wir schon so häufig in diesem Podcast durchgekaut. Aber Windows gibt einfach so viel Ansporn, irgendwie über bestimmte Themen zu reden, die einfach einen so im täglichen Leben einfach komplett abfacken. Ich weiß nicht, es hätte von mir aus ruhig noch ein Jahr dauern können, bis es irgendwie rauskommt. Aber dass sie zumindest mit dem Stand, dass es jetzt hat, erst in diese Beta-Testing-Phase irgendwie mit irgendwie ganz speziellen Leuten oder so geht, weißt du, die halt irgendwie schon diese, wie heißen die, oder wie nennen die sich, Early Adapter oder so gehen, sagt, boah, ich mag neue Technik, boah, ist mir scheißegal, ob es funktioniert oder nicht, boah, ich muss das jetzt haben und ich muss da jetzt unbedingt reingehen. Welche Vollidioten machen das? Weil Early Adapter. Die erste Generation von jedem Device ist immer scheiße. Deswegen warte ich zum Beispiel bei den kompletten VR-Brillen, falls ich das irgendwann mal wirklich Mainstream-technisch durchsetzen sollte, warte ich auf jeweils mindestens Generation 2.0. So Oculus Rift, HTC Vive und irgendwie jetzt PlayStation VR 2.0. So, das funktioniert so, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form jetzt irgendwie primär funktioniert. Ich könnte nur ein kleines Argument finden, für die VR sofort zu holen. Weil ein Feature, habe ich das Gefühl, werden die sofort wegstreichen. Das wäre? Scheinbar kannst du direkt einen HDMI-Anschluss daran ja. Halt nicht einen extra Anschluss oder sonst so Scheiß, sondern wirklich direkt HDMI. Ja, zeig mich auf. ich zeig artig auf. Jein. Ich meine, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, ist, die PlayStation VR ist ja jetzt gerade raus. Und kostet an sich schon mal 399 Tacken. Wie ich jetzt in einem anderen relativ bekannten Podcast und in mehreren Artikeln jetzt mittlerweile gelesen habe und gehört habe, ist es jetzt so, du brauchst für die meisten, was heißt für die meisten Titel, zumindest für die im Moment erscheinenden Titel, brauchst du teilweise die Move-Controller, die es schon damals für keine Ahnung wie viel gab, ich glaube, die kosten, sagen wir einfach mal nochmal ein Fuffi, ich weiß nicht, wie viel die gerade kosten. Warte, die kosten garantiert mindestens so viel wie ein normaler Controller und der Controller kostet auch mittlerweile schon 100 Euro. Sony so. Normaler Controller für PS3 kostet schon 100 Euro. Nein. Oder wie viel kostet der denn? Die Move-Controller, okay, die findest du jetzt gebraucht für um die 30 oder so, aber was findest du bei Amazon? Okay, gucken wir jetzt mal. Okay, wir machen jetzt keine Werbung für Amazon. Das ist halt einfach der erste Scheißling, der hier auftaucht. Neu ab 3 und... Ist das nur einer? Oh Gott, das ist nur einer. Okay, einzelner Move-Controller kostet 43,09 € bei Amazon. Jetzt gerade Stand, was haben wir heute? Den 18.10. In also Franken 86 ist das 45 Franken. Richtig, für die Leute, für die behinderten Leute aus der Schweiz, die alles umrechnen müssen, was... Hey, ja, ich hab's jetzt auch gerade gesehen. Hey, ihr wollt nicht in die EU... Dass ja, sie uns okay. nicht fertig machen, dass wir in Euro rechnen. Nein, aber wir haben einen neuen leeren Platz, nachdem Großbritannien rausgegangen ist. Wollte nicht rein. Ihr müsst bloß eure eigenen Atombomben mitbringen. Ja, okay. Jedenfalls, die kosten nochmal und du brauchst für sehr, sehr viele Titel im Moment zumindest noch eine zusätzliche PlayStation Camera, die gar nicht nebenbei irgendwie beworben wird, sondern wo dann nur so ein kleiner Zusatztext vorne auf der Box der PlayStation VR steht oder so, die nochmal 60 Tacken kostet. Das heißt, von den ursprünglichen 399 plus Konsole plus alles Zubehör bist du sehr, sehr schnell bei dem Preis der üblichen HTC Vive und der Oculus Rift bei so 7 bis, sagen wir mal, 1000 Euro. Also 700, Entschuldigung, bis 1000 Euro. Immer so 7 bis 1000 Euro. Nein, also ich meine schon. Ja, in die Skala fällt fast alles, Mann. Nein, also ich meine. Okay, tschüss, ich meinte schon wirklich dann die 700. Da bist du schon sehr, sehr, sehr, sehr schnell. Und ganz ehrlich, ich sehe dann irgendwie nicht so den geilen Vorteil im Moment dann der PlayStation VR gegenüber jetzt irgendwie einem PC-Teil, weil gehen wir einfach mal nur davon aus. Aber die PlayStation VR ist ja schon draußen. Der Rest auch. Ja, natürlich, aber halt. zum der Rest ja auch. HTC Vive und Oculus Rift sind ja auch schon raus. Schon länger. Das ist jetzt so das Letzte, was jetzt dazu kam, so praktisch. Wie viele Frames hat die PS4 normalerweise? Normalerweise? Ich glaube, also ich meine, die meisten Spiele sind immer noch auf 30 gelockt. Es gibt natürlich noch die Spiele, die auf. Also, schwankt von Hersteller zu Hersteller, ob die auf 60 oder 30 sind. Ja, aber selbst mit 60 kannst du drauf scheißen. Das Letzte, was ich gelesen hatte, ist, dass du überhaupt... 90 war das, ne? Um das Größte an Übelkeit zu unterdrücken, musst du mindestens 90 auf jedem Auge haben. Hm. Das heißt, ja. Yeah. Warte, ich lese gerade kurz. 7,5 Zoll OLED-Display, Auflösung 1080p RGB. Bildwiederholungsrate 120 Hertz beziehungsweise 60 Hertz. Also entweder oder hat das nur und ein Sichtfeld von 100 Grad. Also ich habe hier 360 okay, also. Grad Sichtfeld. Nee, 100 Grad, 60 Hertz. Also Wiederholungsrate 60 Hertz. Ich weiß, ich habe das Ding noch nicht aufgehabt. Deswegen alle Leute, die jetzt irgendwie schon haten, so, teste das doch erstmal, bevor du das jetzt voll hatest. Ich hab's noch nicht aufgehabt. Ich hab keine Ahnung, wie geil oder wie uncool sich das anfühlt. Die einzigen positiven Reaktionen, die ich bisher habe, ist irgendwie, also die wirklich pur optimalste, optimistischste, beziehungsweise positivste Reaktion, die ich jetzt habe, ist, es trägt sich sehr, sehr, sehr leicht und sehr, sehr angenehm. Sieht aber recht spacey aus. Ja, das ist alles, was du so dicke Bildschirme auf den Augen hast, immer. Ja, hingegen jetzt. Wenn die irgendwann zu einer Größe von Gordy LaForge gehen, ja, dann sind wir da. Dann sind wir da. Ja, das versucht ja, glaube ich, gerade irgendwie Microsoft mit seiner HoloLens. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie mal das E3-Video, ich weiß nicht, ob das ist von 2015 oder jetzt 2016 war, mit Minecraft gesehen hat. War das mit Minecraft? Ja, mit Minecraft. Wo die irgendwie so extra Kamera hatten mit einer HoloLens. Mit dem HoloLens-Filter, also praktisch der Brille nochmal von dem Objektiv gespannt, damit du dann irgendwie das dann auch wirklich sehen kannst, als Zuschauer, also damit du das praktisch auf diesem, ja, was, ich will es nicht Flatscreen sagen, auf dieser Leinwand, die halt da halt für die Videopräsentation haben, für die Zuschauerschaft, damit du das da auch drüber wahrnehmen konntest, war das halt schon, ganz ehrlich, ich find's ziemlich nice, aber so wie Microsoft das zumindest jetzt gerade macht, ist, sie bieten jetzt zwei Kits an, einmal für Entwickler und einmal für den Consumer? Ja, ich sag jetzt mal Consumer-Bereich, wobei das jetzt nicht wirklich ein Consumer-Bereich wie du und ich jetzt ist, sondern eher so ein Consumer-Bereich wie, ja, keine Ahnung, wir haben eine Multimillion-Dollar-Firma und wir haben hier, weißt du, ich glaube, die eine Version kostet 3.500, die andere 5.000 plus, aber dafür ist es halt Augmented Reality, das heißt, du hast halt deine richtigen festen Gegenstände, also zumindest realen Gegenstände im Raum, und du projizierst dann praktisch auf einer Unterfläche oder auf dieser Fläche, projizierst du halt dann deine virtuelle Oberfläche. Ich würde gern wissen, was zu mehr Unfällen führen wird. Ganz ehrlich, VR. Ich glaube, Virtual Reality. Würde ich jetzt, Stand jetzt, finde ich ehrlich gesagt Virtual Reality. Weil du bist halt abgeschlossen in deiner eigenen Welt. Augmented ist ja von dem, was ich zumindest jetzt bisher mitbekommen habe, wie in welche Richtung es sich entwickelt, ist es ja eher so, dass praktisch auf das Existierende in der Umwelt das drauf projiziert wird. Also in die Schiene fällt es ja im Moment, ja. Ja, aber du weißt ja bei Virtual Reality, dass du nichts von der echten Welt mitkriegst. Mhm. Das heißt, du würdest zum Beispiel im Bus das ja benutzen, aber dann würdest du es ja ausschalten, um rauszugehen, weil du sonst nicht aus dem Bus rauskommst. Würde man, es gibt aber sicher Leute, wo das nicht machen. Richtig. So, aber Augmented Reality würden alle halt drauf scheißen und dann sind die mit dem Ding drauf aus dem Bus am Aufsteigen und werden von dem Auto erwischt, weil die dachten, ah, das ist bloß Ingame und ja, in meine Stats sind hoch genug, dass ich das wegwerfen kann. Darf ich jetzt schon mal für jetzt bis in alle Ewigkeiten diese Idioten verdammen bis in die Hölle, bis in den tiefsten Kreis der Hölle zu all den Vergewaltigern und Kinderschändern? Darf ich das bitte machen? Danke. Es wird aber sicher Leute geben, genauso wie die Leute gibt, womit mit dem Handy vor der Nase rumlaufen mit Pokémon Go. Es wird auch sicher Leute geben, die versuchen, Auto fahren mit dem Ding. Nee, nicht Asien allgemein, aber ich glaube war das jetzt China oder Japan? Aber zumindest in Asien, wo die mittlerweile ja auf dem Bürgersteig schon extra Gehspuren, müsste ich ja schon fast sagen, haben, für Leute, die mit dem Smartphone die ganze Zeit, warte mal, ich habe mein Smartphone hier, so die ganze Zeit nur so durch die Welt laufen. Die haben extra abgesperrte Gehwege oder Gehwegspuren für diese Menschen. Hey, what? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, wenn du ehrlich bist und mal mitten in der City guckst oder so, ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich, ich glaube nicht, dass das nur Pokémon Go ist. Nee, so. Natürlich. Wenn ich dann wirklich genauer drauf achte, sehe ich meistens eher, wie die panisch drauf tippen oder sind es irgendwelche Leute, die SMS schreiben oder so. Es ist hält sich gemischt, also wo Pokémon Go rausgekommen ist, sind 90% alle mit Pokémon Go rumgerannt. Jetzt mittlerweile ist es wieder recht abgeflacht. Hey, habt ihr denn seit dem neuen Update schon gespielt? Nein! Bis ich mir ein neues Handy besorge, habe ich aufgegeben, weil verdammt nochmal GPS irgendwie nix funktioniert mit meinem Handy. Okay, dann scheint es wahrscheinlich wirklich an einem Handy zu liegen und nicht, also an dem Handy zu liegen und nicht nur an dem Modell, das du hattest. Ja, also am Handy oder am Handy Pokémon Go. Möchtest du für Steffi nochmal deine lange Leidensgeschichte gerne darstellen? Die habe ich aufgeschrieben, ich bin die kannst ehrlich, du nachlesen. Ich habe kein Pokémon Go gespielt und ich werde es auch nicht spielen. Ich will es auch nicht spielen. So. Schade. Nein, ich weiß nicht, die haben jetzt irgendwie mittlerweile ein Freunde-System eingeführt. So, weißt du, die führen im Moment genau die falschen Features ein. Die Leute wollen, keine Ahnung, Christian. Kämpfen! Ja, Christian, ich will zu dir und ich möchte einfach mit meinem Team gegen dein Motherfucker-Team spielen. Ja. Oder kämpfen. Und das war's. So, ganz ehrlich, brauchst du wirklich mehr für Pokémon außer sammeln, fangen und mit irgendwelchen Leuten deiner Umgebung irgendwie Matches ausmachen? Tauschen. Okay, tschö, tauschen. Brauchst du aber mehr als diese drei Sachen? Du kannst doch bei Pokémon Go gar nicht das ist kämpfen. Noch nee, gegen Freunde kämpfen, glaube ich, noch nicht, oder? Nein, aber du kannst so, ich glaube, das ist so die finale Evolutionsstufe von Pokémon. Man muss gegen Freunde kämpfen können. Das müssen wir so weit wie möglich hinauszögern, weil das könnte uns ja, ich weiß nicht, irgendwann würden sich dann irgendwie so eine Top 500 in der Welt oder so würden sich hier rauskristallisieren und gegen die würde ja keiner kämpfen wollen. Und die selber würden auch nur gegen Noobs kämpfen, um weiter Punkte zu sammeln, um weiter in der Wertung aufzusteigen, um Platz 1 zu werden. Die würden aber niemals untereinander kämpfen. Deswegen, nein, das müssen wir als letztes machen, wenn die Leute schon fast aufgehört haben, dieses Spiel zu spielen. Ja, aber warte, das ist Team Rocket dann, das ist doch toll. Nein, Team Rocket sind dann die ganzen anderen Leute, die so dann außerhalb dieser Top 500 oder so der Welt oder so irgendwie existieren. Die sind dann Team Rocket, weil die versuchen dann deine Pokémon irgendwie so kaputt zu machen oder zu stehlen oder irgendwie, ich weiß nicht, krampfhaft besser zu werden. Nee, das sind die Handys klauen. Nein, noch schlimmer. Schlimmer als Kreditkartenbetrug. Das sind die Leute, die dann, während du dich einloggst, hinter dir stehen und dann irgendwie so das, dann irgendwie so ein Video von deinem Login machen, damit die sich dann unter deinem Namen einloggen können. Und dann deine Pokémon glaub, mit dir glaub, selber kaum traden. Eine außer, dann kaufen die sich irgendwie so. Kaum einer außer dir tippt das jedes Mal ein. Ja, warte, Moment, Moment. Die Sache ist, die kaufen sich dann irgendwie so ein 10 Euro eBay fast kaputt Handy oder so und traden dann irgendwie dann die Pokémon der gestohlenen Accounts auf ihre eigenen Accounts und nehmen dann ihr eigentliches Handy. Ich muss mein Handy bei YouTube. Ach, bei YouTube, hier, wie heißt es? Bei eBay schnell los. Vielleicht kriege ich doch Geld dafür. Das ist zu kompliziert. Zu kompliziert für den Plot dahinter. Oh Gott, diese ganzen Verschwörungstheorien, die jetzt irgendwie noch reinspielen. Aber Steffi, hast du ein bisschen Lokalpolitik aus der Schweiz? Oder erzähl doch mal von diesem schönen, glänzenden Ding bei dir da hinten an der Wand, was natürlich rein witzigerweise jetzt gerade nicht im Bild ist. Als einziges. Warum auch immer. Das glänzige Ding da. Ja, das glänzige Ding. Fast. Das da. Ja, das da. Das linke. Das ist ein My Little Pony Cosplay. Also rechts ist das, glaub. Das ist Steffi kein My Little Pony. Das ist eine Schleife vom Springen. Ich habe, wann ist das gewesen? Vor 2 Wochen. Vom Springen. Habe ich. Also du bist Turmspringer. Ich bin gesprungen und habe eine Medaille dafür bekommen. Ja, nee, sie ist Turmspringer. Nein, das Problem? Bin mit meinem Pferd in einen Springreitkonkurs mitgemacht, also ein Turnier. Ein Spaßturnier von unserem Stall. Das haben alle von unserem Stall mitgemacht. Und seit meinem Unfall habe ich das erste Mal wieder ein Parkour geritten. Und ja, wir sind 4. und 5. Platz geworden. Und ich habe 2 solche Schleifen bekommen. Und 2 Plaketten. Also ich habe ja gesunden Respekt vor Pferden. Es ist einfach so, dieses so Tiere, die dich mit einem Tritt in der Theorie töten können, da habe ich Respekt vor. Also diese One-Hit-Kill, also die nicht Charaktere, diese One-Hit-Kill-Tiere, da habe ich Respekt vor. Dazu zählen auch Hirsche, Bären, Elefanten, Kühe. Oh, da habe ich halt eine Kuh umgeworfen. Ja, beziehungsweise nicht Kühe allgemein, sondern eher ach Gott, wie heißen die nochmal? Stiere, genau. Stiere. Boah. Da habe ich halt gesunden Respekt vor, weil es ist so. Ich habe Bilder gesehen. Das Internet ist voll dieser Bilder von irgendwelchen Toreros, die in Spanien irgendwie von einem Stier aufgespießt wurden. Ey Leute, das wollt ihr nicht. Aber egal wie cool sich das mit der Torero-Nummer anhört, es funktioniert nicht. Wenn ihr nicht gut darin seid, seid ihr nach spätestens 3 Nummern tot. Das funktioniert nicht. Lasst es von wegen. Und oh, ich habe Videos gesehen, wo es schief geht. Nach der Logik dürftest du nicht Auto fahren, nicht trinken, nicht tanzen, nicht mit einer Katze spielen. Also wenn trinken, du wirklich alles trinken, vermeiden willst, was dich umbringen kann, dann bleib im Bett liegen. Es trinken. Ja, von wegen, da sterben die meisten Leute. Das ist der ganze Fehler, den du machen kannst. Im Schlafen. Muss. Oh, ich sterbe. Oh. Es funktioniert, ich sterbe. Oh Gott, danke. Ja, oder beim Ficken, so wie das ja Hugh Hefner möchte. Ach, wie geil wäre das, ey. Beim Vögeln sterben? Nee, never ever. Ohne Scheiß. Egal wie geil sich das anhört. Tut mir leid, ich möchte wirklich ruhig und friedlich im Kreise meiner Nächsten einschlafen. So kitschig sich das anhört, aber ich finde wirklich, das ist für mich ein sehr befriedigendes Ende. Also ich möchte so sterben, dass ich davon nichts mitbekommen und Spaß hatte. Ich möchte also einschlafen. Nicht so, morgen werde ich dahin schalten. Nein. Also, wie, das heißt, die meisten Menschen wollen beim anderen Leuten befriedigen sterben. Sven möchte beim Selbstbefriedigen sterben. Ich möchte nicht beim Selbstbefriedigen, ich möchte beim Einpennen sterben. Was hat jetzt Einpennen mit Selbstbefriedigen zu tun? Das ist eine sehr verdrehte Logik, mein Guter. Das ist sehr, sehr verdreht. Ja, du hast argumentiert, dass du bei befriedigt sterben wenn möchtest. Wenn ich mit meinen 250 Jahren plus noch dazu in der Lage bin, meine eigene Nudel zu befriedigen. 250 Jahre plus. wenn du nicht deine eigene Nudel befriedigen kannst, warum würdest du 250 Jahre plus werden? Deswegen wollen? Ja, wenn ich nach 250 Jahren noch meine eigene Nudel befriedigen kann, dann bin ich sehr glücklich damit und kann dann sterben. Wow. Ja. Steffi. Ich weiß, wie das ist, aber ich bin so halb am Denken, ich meine, das haben wahrscheinlich schon verdammt viele Menschen gedacht, aber wenn wir irgendwie auf Umwege zu 250 Jahren kommen müssten, müsste da nicht das ganze Todesproblem gelöst sein. Wenn wir schon bei 250 sind. Ja, aber dann sind, haben wir irgendwann so eine Überbevölkerung auf dieser Welt. Oder ja, Moment, keine Moment, neue Generation weißt, du weißt doch, wie das läuft. 250 Jahre werden da wahrscheinlich nur die reichsten 10% der Welt oder so. Der Rest stirbt wow. Dann halt einfach normal. Ach was, wir schicken die zum Mars, fertig. Und da leben die dann. Ach so, okay, warte mal, du nimmst dann Mars-Tage, die dann kürzer sind, oder was? Und nachher kriegst du so eine Lebensuhr wie in dem Film In Time, oder was? Ja, aber nee, Mars ist weiter weg, also sind die Jahre ja länger. Ey, ohne Scheiß, was Steffi gerade anspricht, ist so echt dieses, hast du den Film In Time gesehen? Mit Justin Timberlake und irgendeiner, wo die irgendwie dann, das war doch dieser Film, wo die irgendwie hier so eine, ihren Todeszeitpunkt irgendwie als Uhr auf dem Armgelenk genau, praktisch nein, haben so, und dann irgendwie so dann mit, Arm. Wo Zeit eine Bezahlung ist und dann, damit du länger leben kannst und so weiter. Genau. Man bekommt, ich hatte den Trailer gesehen dazu. Die Sache ist, ja, ganz ehrlich, ich finde den Film relativ schlecht. Nur um einer Filmbewertung irgendwie vorzugreifen, falls er irgendwann mal in die Top 250 kommen sollte. Ich finde den ziemlich schlecht, weil im Endeffekt erinnert das dann sehr oder artet das dann sehr in eine Bonnie und Clyde-Geschichte aus, wo die dann irgendwann so in die ganz reichen Distrikte gehen und irgendwie Banken ausrauben und dann irgendwie gefühlt ewig leben. Sie schenken das ja den Armen. Bitte schön. Mit der Zeit, die klauen von. Also es ist ja so, dass der Hauptdarsteller bekommt von einem Typen, wo sterben will, bekommt er all seine Zeit geschenkt. Und das ist so ein reicher Putzixi. Und dann wird dann natürlich verfolgt von denen, wo die Zeit haben will, von den sogenannten Timekeepern. Wird er verfolgt und dann geht er ins Casino und spielt mit dem Geld und lernt da die Tochter von einem reichen Banktypen kennen. Fuck, Leute, Entschuldigung, ich muss gerade aber echt ultra dringend pissen, BRB. Bis gleich. Und mit dem Ärgert wird dann, wie ist das, genau, im Casino und dann lernt er eben die Tochter kennen und die kidnappt er dann, um vor den Timekeepern wegzukommen. Und dann werden sie überfallen, dann haben irgendwie nur noch beide einen Tag, oder zusammen haben sie ja noch einen Tag Zeit. Und dann machen sie sich das als Aufgabe, die Zeit von ihrem Vater zu klauen. Und dann gehen sie mit der Zeit, gehen sie dann in so eine, das ist wie so eine Tafel hier. In der normalen Welt für Essen ist es so eine Tafel für Zeit. Und das spenden sie der dann, und der spendet das dann an alle armen Menschen in dem Viertel. Also es ist recht kompliziert. Aber das Prinzip mit dieser Zeit und der Lebenszeit, das finde ich noch interessant. Aha. Kann was werden, aber es klingt ja nicht, als ob es so toll dann geworden ist, weil ich habe es auch irgendwie, seitdem ich den Trailer gesehen hatte, irgendwie nichts mehr davon gehört. Also ich hab den Film noch. Aber ganz das mit dem Clown und so erinnert mich, hast du gehört von Ocean's 8? Okay. Aber du kennst ja die Ocean's 11 Filme. Mal gehört, selber gesehen, glaube ich nie. Ja, das ist halt Filme, die eigentlich ist es ein Remake von einem Film von Frank Sinatra und so. Mhm. Aber das ist dann halt Ocean's 11, 12 und 13, weil er halt 11 Leute bei sich hatte, 12 Leute oder 13. Haha. So, und jetzt kommt die auf die Idee, hey, machen wir eine Trilogie, Oceans 8, 9 und 10, wo bloß komplett Frauen die Gruppe bestehen. Was irgendwie keinen Sinn ergibt, weil das soll dann auch noch so ein Prequel sein, aber Oceans heißt halt Oceans 11, weil der Kerl, der das geplant hat, ich weiß jetzt nicht seinen Vornamen, aber der hieß irgendwie Johnny Ocean oder so, ja. Deswegen war das halt seine 11. Aber wenn er nicht im Film ist, weil er ja ein Kerl ist und nicht eine Frau, ergibt das keinen Sinn. Außer es ist irgendwie seine Ex-Frau vor der Scheidung. Nein, das ergibt wenig Sinn. Und besonders ergibt das wenig Sinn nach dem, was ja jetzt mit Ghostbusters passiert war. Entschuldigung, kann man mit. Okay, gut, ich bin jetzt wieder voll dabei. Man hört mich, hoffe ich ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sorry, ja, ich habe gerade nur Ghostbusters gehört. Kann man mich. Ich weiß, es ist jetzt assi für alle Zuschauer, aber kann man mich mal kurz irgendwie 2 Sekunden ins Bild setzen oder so? Nee, hattest du gehört von Ocean's 8? Das ist aber nicht irgendwie Ocean's 11 oder sonst irgendwie so. Nee, bitte nicht, oder? Doch, es ist Ocean's 11 mit bloß Frauen und dafür, dass es eine Trilogie werden kann, damit es 8, 9 und 10 sein kann. Wer ersetzt den jeweiligen Counterpart? Wer ersetzt George Clooney und wer ersetzt praktisch den Counterpart zu Brad Pitt? Alles andere Charaktere bloß. War das Sandra Bullock in den Filmen? Ich weiß nicht. In 11, 12, 13. Die Ex-Frau, Freundin ja, von Sandra George Bullock. Clooney. Die ist in den Filmen drin, in 8, 9, 10. Ja, okay, gut. Die ist das Bindeglied. Ich mag Sandra Bullock. Ich mag sie. Ja, aber ich fand sie auch nicht so umwerfend. Da waren nee, Brad Pitt und George Ex-Freundin, Clooney viel als Ex-Freundin natürlich nicht, aber so sie in einer Primärrolle, die wahrscheinlich hoffentlich einen ganz anderen Charakter darstellt, als irgendwie jetzt nur die Ex-Freundin. Nee, der gleiche. Es soll ja zusammenpassen. Oh Gott. Sie ist der gleiche Charakter. Was, sie ist er, oder was? Nein. Aber nein, sie ist sie. Sie war die. Sie war. Der Ocean's 11 fängt an. Johnny Ocean kommt aus dem Knast, nachdem er jahrelang drin war, weil er halt Geld geklaut hat wie sonst was und sammelt halt wieder ein paar Leute, um an Geld zu kommen, weil arm aus dem Knast kommen ist scheiße. Ja. Und da trifft er halt dann auch auf seine Ex-Frau, Ex-Freundin. Ich weiß nicht, was das genau war. Sandra Bullock von Sandra Bullock gespielt. So, und der Charakter ist halt auch in den weiteren Filmen dann weiter. Und die war so, es geht nichts wirklich Besonderes für mich gefühlt. Weil der Charakter war nicht so stark. Die Schauspielerleistung war okay, aber halt der Charakter war nicht stark genug. Besonders wenn du den Rest der Crew hast. Du hast dort Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney. Ja? George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Das muss ja schon den meisten Leuten reichen, um irgendwie eine 85-Plus-Wertung für einen Film aufzugeben auf einer Skala von 1 bis 100. Und halt, aber, und jetzt soll halt der Charakter, der nicht so toll war, der Hauptcharakter sein. So, und besonders nachdem ja Ghostbusters war das Sandra Bullock? Oder ich bin gerade so hart am überlegen, ob das wirklich. Oder nicht, ich glaube, es war nicht Sandra Bullock, fuck. Ich weiß halt. Fuck, wie heißt die? Nicht Eleven, meine Herren. Eleven, Junge. Ist auch 12 oder so. Ach Gott, oh Gott, wie können wir sie? Oh, Christian, du wirst dich gerade genauso hassen wie ich mich. Julia Roberts. Dann halt die. Boah, okay. Ja, Julia, ja okay, wir entschuldigen uns bei jedem Julia Roberts-Fan und ja, wir entschuldigen uns auch bei jedem, wie heißt die andere nochmal? Sandra Bullock-Fan. Gut gemacht. Wir sind nicht sexistisch, wir tun nur so. Nein, jetzt ohne Spaß, es tut wirklich leid. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich, ich habe nämlich... Ja, wir sind nicht frauenfeindlich, ein paar unserer besten Freunde sind Frauen. Ey, du hast richtig rübergezeigt, das war gut. Yes. Nein, Steffi, du bist nicht eine Freundin von mir. Oh. Get sexist. Wrecked. Sexist. Ist ja nicht so, dass man sich schon irgendwie seit 2011 oder 12 kennt oder so. Das ist ja irgendwie nicht so. 2010. 54, 74, 90, 2010. 2010? Ja, 2010 bin ich in die 11. gekommen. Warum bist du alt? Warum bist du alt? Ja, du bist ein Jahr jünger als ich, ne? Mit der Leidenschaft im Ball. Du bist ein Jahr jünger als ich, oder? Also nur ein Jahr im Leben. Bist du alt? Du gehst ja schon voll auf deine 30 zu. Snitch. Fies. Auf, Mister, also, ich wurde Steffi, 30. Ich habe keinen davon gesehen. Du bist vor mir 30. Alter Thema, wegblinden. Sven, hattest du alle Oceans 11, 12, 13 gesehen oder nicht? Ja, ich hatte sowohl Teil 1 mit Terry Benedict als auch 2, The Revenge of Terry Benedict und Teil 3, der andere reiche Typ mit einem anderen Casino, der Al Pacino. Richtig, Al Pacino, der Ruben aufs Kreuz gelegt hat. Ja, ich habe alle drei Teile gesehen. Welcher war dein Liebster? Ehrlich gesagt Teil 1. Gefolgt von Teil 3, dann Teil 2. Also bei mir war es Teil 3, dann Teil 1 und 2. 2 war irgendwie schlecht. Ja, lässt sich halt drüber reden. Steffi? Ich mochte halt nur Teil 3, weil das war so diese persönliche Geschichte. Weil Teil 1 ist, wir brauchen Geld. Wo bist du? Ich bin so rechter Arm und dann also, bist du mir in die Ecke. Genau da bin ich. Also halt, es ist Teil 1 war bloß, die Leute brauchen Geld, rauben irgendwen aus. Teil 2... Der Kerl will sein Geld zurück und die müssen irgendwie mehr Scheiß machen. Teil 3, ein Kerl fickt mit einem von der Gruppe von denen, macht den so fertig, dass der komplett irgendwie Herzinfarkt kriegt, katatonisch wird und so, ja. Und die sagen, wow, die haben mit dem, nein, das geht nicht, das ist persönlich. Wir machen den fertig, wir nehmen ihn alles, was er hat, alles. Und das macht ich. Weil es ist halt persönlich. Hast du alle drei Teile eigentlich gesehen oder jemals gesehen? Ja, sind ja keinen. Du hast keinen gesehen? Echt keinen einzigen? Okay, warte mal. Ich brauch Papier. Ich brauch Papier. Hier. Warte. Nein. Ach, das sind offizielle Dokumente. Dann schreib auf deine Hand, Mann. Brauch, ja, mit einem schwarzen Farbstift. So. Nein, aber ohne Scheiß. Fuck. Boah, wir brauchen, ohne Scheiß, wie lange bist du noch mal hier über Weihnachten? So eine Woche? Du musst mindestens 3 Tage bei mir verbringen. Wir müssen Ocean's 11, 1, also wir müssen Ocean's 1, 2 und 3 gucken. 12 und 13. Also 11, 12 und 13. Dann müssen wir noch. Hast du John Wick gesehen? Dann müssen wir John Wick gucken. Hast du John Wick gesehen? Nein. John Wick. Dann müssen wir John Wick gucken und wir müssen den Jahresrückblick-Podcast aufnehmen, für den ich jetzt nochmal das erste Mal offiziell Werbung mache. Da Steffi im Lande ist und das natürlich ein großer, also sie ist zurück in der Heimat und nachdem das dann natürlich ein sehr großer Tag zum Feiern ist, werden wir natürlich einen Jahresrückblick-Podcast. Christian, machen wir den bei mir oder machen wir den bei dir? Warte mal. Hier ist das bessere Mikro, okay. Bei mir sind die Fliesen, wenn wir kotzen. Leute, jetzt mal ein bisschen Background-Gelaber. Brauchen wir Video dabei oder machen wir nur pro Podcast? Ich will für Video. Du wärst für Video, okay. Sehen, dann machen wir ihn bei mir mit so viel Mülleimern, dass jeder einen einzelnen hat. Adventsbar! Für jeden, der irgendwie mal Zugriff auf einen Pilot-Podcast von uns jemals hatte, was vielleicht, glaube ich, 5 Leute sind oder so. Ich bin einer von denen. Ihr werdet es lieben. Es wird schlimmer als jeder Podcast, den wir jemals irgendwie gedreht haben. Selbst als letzte Woche. Also wir werden ein schönes Opening-Video machen, falls ihr mit uns mittrinken möchtet. Wir werden zwar nicht von denen finanziert, aber unser Magen auspumpen wird hoffentlich dadurch gesponsert. Nämlich, wir werden uns öffnen, die Adventsbar vom Realmarkt. Magen auspumping, presented by Krankenhaus Neuwerk, danke. Deswegen, wir werden das schön lecker trinken. Das heißt, mit 3 Personen sind wir tatsächlich auf 2 Kalendern. Also, uff. Kommt dann Prince Charming mit an dem Tag oder wärst du alleine da? Ich frage einfach nur mal. Also er ist zumindest mit in Deutschland und ich weiß nicht, wie sehr ich ihn dann allein lassen kann, weil er kennt noch. Okay, sagen wir also mal, Prince Charming ist dabei. Dann wären wir zumindest zu viert. Ja. Das heißt jemand Neuen, den wir zukotzen können. Wie offen. Das geht zwar. Frage ich gleich. Das geht zu sehr ins Private. Interessiert eigentlich niemanden hier. jedenfalls. Können wir ein Sextape danach drehen? Nein! Ach Gott, ich musste fragen. Gut. Also bloß ein Kotztape mit 4 Leuten, 2 Kalender und hoffentlich braune T-Shirts. Dragon Ball Z-Flaschenöffner. Richtig. So, jedenfalls, warte nochmal kurz von der anderen Seite. Forster Dragon Ball. Gut, ich habe noch ein ernstes Thema. Seid ihr genug angetrunken für ernste Themen? Ich würde vielleicht ein kleines, kurzes Feuer. Okay, ein kleines Feuer. Okay, wir brauchen was. Ein ganz kurzes, wir haben vorher bei Handys und da hatte ich was gedacht, wo ich dran war, nämlich, es ist ja dieses Akkus und man möchte sie irgendwie ein bisschen schonen oder wie der richtige Gebrauch ist. Wir alle wissen ja, man sollte ja, bevor man ein neues Gerät kauft, wie die das immer sagen, den Akku komplett vollständig laden, bevor man es verwendet. Lüger. Wie verwendet ihr sonst die Dinger? Hier, ausgebildete Mecha, Elektrono, Tuse. Elektroinstallateur. Richtig, das war das Wort, was mir auf der Zunge lag. Man sollte, damit das Akku, also wenn du das Gerät kaufst und es frisch ausgepackt ist, meistens hat es gewisse Ladung schon ab Werk. Man kann. Boah, Alter, übersteuer nicht so. What the fuck, einfach. Man kann das Gerät sofort brauchen. Ja. Man kann das Gerät auch erst 100% laden. Das ist aber im Grunde genommen völlig Shit egal. Was du aber auf jeden Fall machen solltest, ist, egal was für ein elektronisches Gerät man hat, regelmäßig ganz entladen und ganz vollladen. Und man sollte eigentlich die Geräte nicht überladen. Das heißt, sobald 100% ist, Handy oder so abstecken, macht keinen Schwanz, ist auch nicht so schlimm, aber man soll es machen. Wichtig ist aber wirklich, dass man es regelmäßig komplett auf Null entladet. Das ist sehr witzig, weil nämlich die Seite auf der... Ich war, die hatte gemeint, die bei mir in den Neuigkeiten aufgetaucht war, was ich interessant war, die hatte gemeint so, ja, nee, du solltest eigentlich immer so nicht die 10% unterschreiten und nicht die 90 überschreiten, wenn es geht, weil das moderne Akkus für Handys halt nicht mögen. Kann ich ein kleines bisschen verstehen, weil irgendwie der Bereich unter 10% hat viel mehr Akkuleistung als alle anderen 10%. Ja, du in der ersten Reihe. Ja, danke, Herr Professor. Ist das jetzt nur der rein physikalische oder ist das auch der chemische Standpunkt? Du, da musst du mehr mit der Scheiße kommen. Ich habe mich nicht genau damit befasst, ich weil auch die ganze nicht. Sache ist dieses... Ich auch nicht. Es ist halt natürlich die Chemikalien, die dort sind, aber das Wichtige ist dort, wie sich Elektronen weißt du, was ich meine? Weil ich meine, über Zeit, ich meine, nicht chemisch... Kann sich eine chemische Reaktion abnutzen? Ja. Also es ist, wenn weil es halt nicht vollständig abläuft oder Nebenprodukte entstehen. Und was ist im Endeffekt chemisches Abnutzen? Ist es jetzt so ein geringeres Zerteilen der einzelnen Bestandteile in sich selbst? Oder ist es, also so, also wisst ihr, was ich meine? So nach dem Motto bei Basen oder Laugen, da hast du halt frei schwebende Radikale, also H-Plus-Ionen, H-Plus-Protonen also, oder OH-Ionen. Also, das sind Lithium-Ionen-Akkus, da kann sich nicht mehr viel teilen durch einen normalen Prozess. Aber weißt du, was ich meine? Ist es so, je häufiger du ihn wieder neu auflädst, desto weniger Teilchen teilen sich wieder, sodass ich das wieder zur fertigen Energiebasis zusammenfügen kann? Das Material wird abgenutzt. Wenn du jetzt als Beispiel so eine Autobatterie nimmst, ja, da musst du ja regelmäßig Säure nachkippen, damit sie... Okay, sorry, ich muss doch mal jetzt für alle Leute eine Lanze brechen. Ich besitze keinen Führerschein, ich besitze kein Auto. Nee, aber sonst stell dir das einfach vor, wenn du hast eine Flüssigkeit, die häufiger warm wird in einem abgeschlossenen Becher. Irgendwann wird sich doch das Plastik biegen oder so oder irgendwo, weil es mal heiß geworden ist, anschmelzen oder sonst was. Aber darin geht es mir um die Flüssigkeit. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist alleine der Behälter, weswegen das sich nicht ewig hält. Dann gibt es halt noch, es sind ja zwei Elektroden, die in der Flüssigkeit stecken oder sonst im Festkörper, aber die halt, ich versuche es allgemein dazu beschreiben. Das heißt, wenn du es abnutzt, wird sich ja ein kleines bisschen weniger Metall an einer Seite sein und bei der anderen Seite mehr ansetzen. Ja. Und dann, wenn du es wieder auflädst, wird es wieder auf die andere Seite. Ja. Und irgendwann ist es halt so unpassend, dass die Elektroden selber am Arsch gehen. Also nutzt... Oder nicht mehr so gut funktionieren, also nutzt, weil die halt dann... Also für alle Leute, die jetzt Physik und Chemie studieren und jetzt einen Grundkurs nochmal brauchen, ist es so, dass ich einfach... Wie kann es sein, dass die Ladung immer ineffizienter wird? Ja, die jeweiligen... die Anode und Kathode, die sind halt mit der Zeit am Arsch. 1 plus mit Sternchen. Guck mal, anfangs hast du feste Metallblöcke, die wahrscheinlich noch eine Gitterstruktur haben, damit die schön viel Oberfläche haben. Ja. Gegen Ende hast du irgendwie ein Krebsgeschwür, so als ob du Blei reingegossen hättest in Wasser. Krebsgeschwür? Ich finde die Beschreibung so genial. Kann ich das bitte fürs Best-of, ohne Scheiß, ich habe echt das Gefühl, ich schneide Best-of fürs gesamte Jahr, aber da greife ich wieder so irgendwie gefühlt vor und dann mache ich es ja wahrscheinlich eher doch nicht. Natürlich nicht. Viel Spaß dabei, mach das. Alle Podcasts. Währenddessen futter ich mein Popcorn. Alle Podcasts, das muss da auf jeden Fall mit rein. Das müsste ich mir eigentlich jetzt aufschreiben, habe ich jetzt keinen Bock zu. So nach dem Motto, Minute 48 bis 49 oder irgendwie sowas. Oktober, zweite Woche oder wie auch immer. Das wäre so geil. Oh mein Gott. Jedenfalls, der Knackpunkt, der Podcast, der euch Chemie und Physik beibringt. Wir haben einen. Nicht. Darf ich das? Ich weiß nicht, ob ich das richtig besorge. Nein. Ein Chemie. Chemie. Chemie. Ich weiß es nicht. Und hey, Re-Life rauslassen, Mann. Und eine Medizin schon sagen. Und eine Mechatronik. Eine Meme-Kundin. Mechatroniker ist es nicht. Nee, Elektroinstallateur. Elektroinstallateurin. Elektriker. Und ein Industriekaufmann, der keine Ahnung von Physik und Chemie hat. Also schon, aber zumindest das, was ihnen irgendwie bis zur 12. Klasse beigebracht wurde. Weil er in der 13. Klasse bei wegen Abi und so sowieso kaum da war. Gut. Danke, Herr W. und Herr L., dass sie mich dazu ermutigt haben, trotzdem noch zu kommen. Ich darf diesen Namen noch nicht sagen, weil diese Lehrer, die unterrichten noch, aber wer guckt denn wirklich schon jetzt zu, der diese Lehrer wirklich kennt? Mein Biolehrer unterrichtet nicht mehr. Welcher Biolehrer? Herr L. oder Frau L.? Herr L. Herr L.? Der unterrichtet ja. nicht mehr? Nein, das ist aber derselbe Herr L., das ist aber derselbe Herr L., der auch Chemie ja. unterrichtet hat. Der unterrichtet Dude. Nicht mehr? Nein, der hat doch okay. Krebs. Hast du das nicht mitbekommen? Alter, nicht im Ernst, oder? Sorry gerade für alle Insider, aber warte mal. Nachname ist nicht bekannt, aber Ingo, ich bin voll bei dir. Ingo, ich liebe dich. Danke. Nur zu irgendwie an die Teilnehmer, wir wollten eigentlich Real Life raushalten und jetzt bringst du plötzlich ein. Sorry, das war gerade einfach so. ARD-Lebensfilm rein. Wir sind gerade RTL mitten im Leben. Ja. nee, aber ey, und. Tut mir leid, wir wollten bei den Themen bleiben. Fakten. Danke, Schwesterchen. Wer kriegt denn da den Anruf? Einmal bin ich es nicht. Warte. Also ich bin's nicht. Wenn's ein viertes Mal klingelt, nehme ich ab. Live im. Okay, gut, es wird schon abgenommen. Oh. Jedenfalls. Okay, wieder back to basic und back to ernsthafte Themen of the month. Stimmt, was wolltest du eigentlich nochmal jetzt ansprechen? Ja, das, habt ihr mitbekommen, was gestern, also sprich am 17. auf ARD abging? Oder auf dem ARD? Nö. Es kam ein Film raus, basierend auf einem Theaterstück, das sich da nennt Terror. Eine deutsche Produktion, in der es im Prinzip darum geht, wir haben Szenario 9-11, Flugzeug wurde entführt und Jetpilot hat, obwohl es eine, wie soll ich das sagen, Schusssperre, nein, obwohl es ein Abschussverbot gab vom Innen- bzw. Verteidigungsministerium, besser gesagt, Entschuldigung, hat er trotzdem das Flugzeug abgeschossen und stand danach vor Gericht. Dann ging es in der Filmvariante und in der Theaterstückvariante darum, dass das Publikum abstimmen konnte, schuldig oder unschuldig. Und daraufhin, aufgrund dieser Abstimmung, wurde das jeweilige Ende abgespielt. Ich beziehe mich jetzt primär auf den Film. Ich sag nur mal, aufgrund einer leichten technischen Panne haben gestern in Deutschland nur rund 600.000 Leute irgendwie abstimmen können. Aber mit einer überwältigenden Mehrheit von mehr als 85% wurde der Jetpilot als unschuldig betitelt. Das ist so ein schlechter Trick. Was denn? Was jetzt genau? Das gab's auch früher schon bei gewissen Kinofilmen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hatte. Aber da war es halt, oh, wir machen Filme, ob dem Bösen was wieder, ob dem was widerfahren soll oder nicht. Aber wir machen den Charakter so schlecht, dass alle schuldig sagen. Nein, in dem Film, ich hab ihn ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber ich hab mir so viel Background-Scheiß heute irgendwie reingezogen und ich hab mir so viel. Nein, also wirklich reellen Background-Scheiß im Sinne von Grundgesetz und so weiter und so weiter. Und so viel über den Film selber an Berichterstattung reingezogen, dass ich zumindest jetzt mit einer fairen Aussage aussagen könnte, dass sowohl praktisch Pro und Contra, also praktisch Verteidigung und Staatsanwaltschaft, sehr, sehr ausgeglichene Argumente und Beispiele angebracht hatten, was die jeweilige Schuld oder die Unschuld des Jetpiloten in irgendeiner Form halt jetzt nicht beweisen, aber zumindest bestärken und bekräftigen könnte. Also das ist für eine, wie soll ich sagen, Filmdebatte, müsste ich es jetzt einfach mal nennen, sehr, sehr ausgeglichen war. Dass es wirklich sehr, sehr persönlich abhängig davon war, wie der jeweilige Mensch gestrickt ist ob er ihn für schuldig oder unschuldig empfindet. Den jeweiligen Piloten, der wirklich dann eigenmächtig über den eigentlichen Befehl hinaus das Flugzeug abgeschossen hat. Ich muss nur noch mal kurz dazu noch erwähnen, es waren laut Filmvariante, ich habe das Theaterstück jetzt nie gesehen, aber laut Filmvariante waren 3 sehr hochzahlig personell besetzte Ziele in Betracht. Zunächst einmal eine vollbesetzte Allianz Arena, also das Stadion, in dem Bayern München spielt, mit so ca. 70.000 Sitzplätzen, also Sitz- und Stehplätzen. Dann noch zwei weitere Ziele, die locker nochmal über 20.000 Personen nochmal bei sich, also in ihrer Maximalkapazität zählen konnten. Die Sache ist jetzt, da wollte ich nur mal generell mal andere Leute fragen. Ich weiß, da müssen wir jetzt nicht zu tief reingehen, weil das geht eventuell politische Ansichten, personelle Ansichten, die ich jetzt nicht unbedingt so weit diskutieren möchte, dass jetzt hier unbedingt ein riesen krasses Streitthema draus eskaliert. Nachdem du uns fast geoutet hast, wer wir sind durch die Richtig. Videos, hallo. Die Sache ist, würdet ihr jetzt nach dem, was ich nur jetzt erzählt hatte, ich muss natürlich immer wieder darauf hinweisen, ich habe den Film noch nicht gesehen, ich habe das Theaterstück noch nicht gesehen, ich erzähle es gerade nur nach. Würdet ihr den Jetpilot ein gewisses Maß an Freiheit, also im Sinne von, du kannst es abschießen, wenn du 256 Personen, ich glaube, waren in dem Flugzeug, gegenüber dann halt einer gewissen Masse an Leuten, die in die Zehntausende geht, oder zumindest 10.000 plus geht, stellen, oder würdet ihr sagen, er ist halt ein 256-facher Mörder? Schuldig. Er ist ein Mörder? Nicht schuldig. Also warte mal, war das gerade schuldig oder war es nicht schuldig? Bei Christian jetzt. Schuldig. Schuldig? Nicht schuldig. Ich sag nicht schuldig. Meine Argumentation ist einfach daher, er ist ein Kerl, der einer Befehlskette untersteht mit dem Militär und bei Weitem nicht alle Fakten kennt. Weil was zum Teufel wäre, wenn, ja, die es gibt offizielle die Überlebenden haben übermannt die und sind jetzt wieder dabei, auf den Kurs zurückzudrehen. Oh, ich schieße sie alle ab. Der hat gar nicht die Fakten, um eine gebildete Entscheidung zu treffen. Ja, aber die Chance. Die Frage, Chris. Ja, und wenn die Chance zu hoch wird, würden seine Vorgesetzten ihm garantiert sagen, schieß. Aber Christian, wir haben genug skrupellose Arschlöcher in der Kette, weil sie dorthin gehören. Natürlich, und ganz ehrlich, also bevor jetzt hier irgendwas ist, ich möchte jetzt auf jeden Fall keinen Streit anzetteln. Ich möchte wirklich nur eine saubere, weil ich finde das gerade eine ganz interessante Situation, weil der eine sagt ja, der andere nein, so nach dem Motto unschuldig oder nicht. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, kannst du in der Situation, in der du jetzt völlig unbefangen bist, also indem du jetzt, sag ich mal, keinen Freund, Familie oder ähnliches halt in dem Flugzeug selber sitzen hast, kannst du wirklich sagen, Abschuss ja, nein? Christian, du wärst ja eher auf nein, so nach dem Motto von. Nein, weil wenn du ein bloßer Pilot bist und nichts der Daten rundherum kennst, außer bloß, wie das sieht, wie das Flugzeug fliegt. Ja. Du kannst nicht entscheiden. Weil vielleicht sind die gerade währenddessen Geiselnahme-Sachen am Machen, ja, und wollen bloß irgendwie 10.000 Euro, damit sie da nicht reinfliegen. Nee, also es ist schon safe, dass die auf jeden Fall auf eines von 3 Zielen mit 10.000 plus Leuten fliegen. Es ist schon safe, dass das nicht passiert und nicht irgendwie was mit Lösegeldforderungen und ähnliches Wenn kommt. Die noch so weit sind, dass man nicht weiß, welches Ziel es sind, dann ist da noch Zeit. Dann ist da noch Zeit, okay. Steffi. Das ist eine allgemeine Frage jetzt. Das ist jetzt, wie gesagt, kein jetzt nach dem Motto, ihr müsst jetzt heiß diskutieren und auf jeden Fall eure Meinung vertreten. Also es ist wirklich gerade nur irgendwie so erste Intuitionsfrage. Wenn jetzt selber eine Situation wäre. Ja. Es ist schwierig zum Sagen, abschießen oder nicht. Wegen schuldig, nicht schuldig. Wenn jetzt der Typ, wo geschossen hätte, Pilot selber, als schuldig anerkannt wird, weil er selber die Entscheidung getroffen hat, er schießt das Flugzeug jetzt ab, um 10.000 andere Menschen zu retten. Weil es ist ja klar, dass die in das eins von den Zielen fliegen. Wenn irgendein Typ oben, irgend so ein Bürotyp, wo sagt, ja, wir schießen jetzt, sagt, ja, eben, wir schießen, ist der dann schuldig? Ist das denn ein Mörder? Weil er den Befehl gegeben hat. Oder ist dann immer noch der Pilot selber der Mörder? Da würde ich sogar eher witzigerweise sagen, also bei dieser Streitthematik, also egal was jetzt irgendwie da noch, ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer jetzt wirklich diesen Film gesehen haben, also man sollte sich ja bei dieser Diskussion auch immer eins klar vor Augen führen, egal was du sagst, du bist moralisch immer der Dumme, weil entweder du bist derjenige, der abgedrückt hat, oder du bist derjenige, der gesagt hat, oder du bist derjenige, der nicht abgedrückt hat und es zugelassen hat. Also moralisch bist du immer der Dumme. Aber der Vor... ist ja gerade das Argument, dass halt der Vorgesetzte, ob der nicht anders... Aber der hat mehr Informationen. Und wenn der nach dem besten Informationsstand, den wir haben, halt vielleicht eine falsche... nachhinein falsche Entscheidung getroffen hat, dann hat er sie trotzdem nach dem besten Gewissen mit allen Informationen gemacht. Aber es wäre dann klar, Mörder. Oder ist er kein Mörder, nur weil er den Befehl gemacht hat? Er ist keiner, weil er eine informierte... Entscheidung getroffen hat und damit vielleicht falsch gelegen hat, aber das ist besser, als du weißt, dass du bei weitem nicht alle Infos hast und machst einfach, was du denkst, was richtig ist. Witzig ist es zu wissen, er hat sich über den, also vom Innenministerium und vom Verteidigungsministerium kam der Nicht-Schießbefehl und er hat sich darüber hinweggesetzt. So kam der Nicht-Schießbefehl, weiß man das? Allgemeine Politik der Bundesregierung. Dann riskieren die einfach, dass 10.000 Menschen sterben. Laut Grundgesetz ja. Im Endeffekt hast du laut Grundgesetz keine Legitimation dazu, in Terrorfall in irgendeiner Form ein Flugzeug abzuschießen. Selbst der Bund, der halt Jetpiloten der deutschen Bundeswehr vertritt, rät in solchen Fällen eher dazu, den Schießbefehl zu ignorieren und nicht abzudrücken. Um den Piloten selber im Streitfall nachher, wie es halt jetzt auch in diesem Film und dem Theaterstück entsprechend vorherrscht, nicht in irgendeiner Form eine negative Note zu verpassen. Es wird eher als positiv angesehen, nicht zu schießen, zumindest aus Sicht des Vorstandes bzw. der Vertretung der jeweiligen Jetpiloten, als zu schießen. Aber so oder so hat er eine negative Note. Entweder er schießt, bringt 200 Menschen um, oder er schießt nicht und bringt 10.000 Menschen damit um. Moralisch bist du auf jeden Fall der Gearschte. Weil du bist entweder der abgedrückt hat und Menschen getötet, oder du bist der nicht abgedrückt hat und Menschen getötet hat. Nein, der Standpunkt ist dieses, du musst irgendwann halt die Stärke zeigen, dass du auch bereit bist, für deine Überzeugung einzutreten. Und die Überzeugung ist, dass du nicht einfach verdammt nochmal über die Befehlskette hinweg schreist und so. Aber würden... Dir wurde gesagt extra nein. Ja, wieso wurde nein gesagt? Und du musst doch Vorgesetzte haben, die du vertraust. Weil generell gesagt wird, ein Flugzeug wird im Terrorfall nicht abgeschossen. Und dann sitzt du als Pilot am Knopf und hättest 10.000 Menschen retten können. 10.000 Menschen retten können, wenn du ein Flugzeug mit 100 oder 150 Menschen abgeschossen hättest. Wie fühlst du dich dann als Pilot, als derjenige, wo hätte können 10.000 Menschen retten? Hättest du alle Juden vergast, bloß damit es im Mittleren Osten keine Probleme gibt, jetzt Christian, dort mit, bitte keine Zweite Weltkriegs- so? Bitte keine Zweite Weltkriegs- und keine Konzeptgeschichte. Nee, das ist das, oh, du würdest wenig Menschen töten, aber oh, es würde Stress hintereinander verhindern. Wir reden hier von einer Ideologie, das ist, die generell... Du kannst nicht... Ja, das ist es. Du kannst nicht einfach nur mit Mathe kommen und aus mehr Leben. Nein, aber wir reden hier gerade von einer sogenannten Geisteswissenschaft, die davon ausgeht, dass nicht alle Menschen gleich zu behandeln sind, gegenüber einer, die zumindest im Kern davon ausgeht, dass alle Menschen gleich mal zu behandeln sind. Das kannst du in meinen Augen nicht vergleichen. Das ist so dieses, was du so versuchst, wie, ja, ein Huhn ist auf jeden Fall nicht so viel... Okay, das ist jetzt sehr... Nein, also du denkst gerade, ich hätte gesagt, dass im Zweiten Weltkrieg übertötet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, weil ja dann mit nach Jerusalem gesteppt ist ja das ganze Mittlere Ostproblem angekommen. Wenn du da dann einfach bloß alle Juden getötet hättest, wäre auch ganz viel Stress und sowas. Entschuldigung, dann kam das in meinem Ohr gerade nur falsch rüber, weil ich dachte gerade so nach dem Motto, du vergleichst gerade wieder NS. Hättest du im Nachhinein alle getötet, damit es halt in Jerusalem Frieden gibt? Nein, ich dachte gerade, Entschuldigung, das hat sich gerade so angehört, als ob du gerade versuchst, NS-Ideologie mit moderner westlicher Ideologie zu vergleichen. Entschuldigung. Das also ist ja bloß, wenn du halt guckst, wie viele Leben verloren gegangen sind, dadurch, dass zwanghaft die jüdische Gemeinschaft dort... Boah. gut, das hätte nämlich wurde. Gerade sowas von eskalieren können, so dieses so, ach so, so nach dem Motto, ach so, Auschwitz war also gerechtfertigt. Nee, ich habe trotzdem versucht, ein logisches Argument zu machen. Ja, das, okay. Das würde auch Leben retten, wenn du die geringe Menge von Leuten getötet hast oder so, aber, damit halt nicht der komplette Mittlere Osten destabilisiert wird und alle getötet werden und alles und Irak, Iran, blablabla. Aber wenn jegliche persönliche Entscheidung von dir genommen wird, musst du da nicht rein rational handeln. Also wirklich im extremsten, der extremsten Fälle, 256 Leben sind halt leider weniger wert als 257 Leben. Ist so. Ja, aber ist es nicht im genau genommenen Fall auch dem Terrorismus nachgeben? Ist das nicht der falsche Weg? Den Terrorismus nachgeben, die Angst weiter zu schüren? Die Angst, beziehungsweise die Angst zuzulassen, dann wirklich so nach dem Motto, sie können, also jetzt wirklich im extremen Fall gesprochen, sie können tun und lassen, was sie wollen, die Menschenwürde nicht von, sagen wir mal, ihres ideologisch zumindest denkenden Gleichen getötet zu werden, ist wichtiger als irgendwie jetzt das irgendwie, sagen wir mal, zumindest das Gehirn, richtig spastische Gehirnakrobaten, irgendwie dann Recht bekommen. Du hast gerade selber schon so, oh, so dieses so, was tue ich hier eigentlich? Ich verstehe gerade gar nichts, was du meinst. Nein, es ist so, möchtest du wirklich, also du möchtest ja nicht Terroristen in ihrem Bestreben und Handeln Recht geben, nehme ich jetzt mal an. Also die Sache ist eher halt, Terroristen versuchen ja durch Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung, ja, zum einen ihr Ziel zu erreichen und zum anderen dich halt von deinem Standpunkt zu bewegen, wo du stehst. Ja. Und unser moralischer Standpunkt ist halt, wir haben diese Grundsätze, die brechen wir nicht. Und sobald die uns einmal dazu bringen, die zu brechen, sind wir wie Batman. Wenn wir einmal einen umbringen, dann ist alles, was wir jemals gemacht haben, irgendwie am Arsch. Das finde ich sogar, auch mit dem Batman-Zusatz, ein sehr, sehr, sehr, sehr gültiges Argument. Witzigerweise, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, es ist, wie hat er schon so häufig in Comic- und Filmverfassungen und keine Ahnung was gesagt, sofern ich mich nur einmal diesen Weg, also ich übersetze es jetzt sehr, sehr frei, was jetzt im Englischen eigentlich dann jetzt gesagt wird, wenn ich mich nur einmal diesen Weg runterwage, weiß ich nicht, ob ich zurückkehre. Steffi, darf das zugelassen werden? Darf das... Dass Batman Leute bringen. Nein, darf das auf die reale Welt zugelassen werden? Darf wirklich dem IS, den ich jetzt mal als primäre Terrororganisation der derzeitigen Lage jetzt einfach mal oder der derzeitigen Medienberichterstattung jetzt mal einfach heranziehe, darf ihm Freiraum gewährt werden, um jetzt unsere eigentlichen Wertvorstellungen auch Raum zu geben, unseren eigentlichen Wertvorstellungen jetzt gerecht zu werden, dass wir keine Menschen töten um des Terrorwillens, um mehrere Menschen zu retten, als die eigentliche Tötung fordern würde? Was so viel heißt wie, würdest du es zulassen, weniger Menschen zu töten, um das keine Ahnung wie viel Mehrfache, sagen wir jetzt mal 256 gegenüber 10.000, um das jetzt nicht so in einem ultra krassen Extremfall wie ja 356 und 358 oder wie auch immer, würdest du es zulassen, dass 257 oder 56 Leute getötet werden, damit 10.000 oder plus gerettet werden? Findest du das gerechtfertigt? Sind dir 356 Leben weniger wert als 10.000? Ungeachtet der persönlichen Beeinflussung durch, ja, meine Mutter, meine Verwandten oder wie auch immer sind mit in dem Flugzeug. Ja, Entschuldigung, Christian. Nee, das Problem ist, dass du es gerade nur in Zahlen gefasst hast. Du hast es nur in Zahlen gefasst und hast halt, sind 250 Leben mehr wert als 10.000 weil Leben? Wir wissen doch alle, dass selbst wenn es jetzt um ein scheiß Leben geht und deine Mutter und meine Mutter da mit im Flugzeug wären oder dann irgendein verdammter Verwandter, dass wir auf jeden Fall pro Nicht-Abschuss wären. Christian, du würdest Moment, nicht, Steffi, du würdest nicht und meine Wenigkeit, wir würden niemals in irgendeiner Form zustimmen, dass das Flugzeug abgeschossen wird, wenn irgendein naher Verwandter drinsteht. Mal Zwischenfrage. Aber ich würde auch nicht die Person in der Kette der Entscheidung sein. Nein, würde ich ja nicht. Richtig, aber du würdest ihn verfluchen. Glaub es mir, du würdest ihn verfluchen. Trotzdem, persönliche Meinung hat nichts dann damit zu tun. Okay. Weil die Sache ist, was getroffen werden muss als Entscheidung, ist eine moralische Entscheidung aufgrund der Grundsätze. Alles andere, was du machst, ist bloß im Nachhinein mehr Munition, die gegen uns verwendet werden kann. Okay, du denkst also schon fürs fortlaufende Gerichtsverfahren, das geht. Nein. Darf ich schnell Frage stellen? Ja, klar. Bitte. Ich meine nicht das Gerichtsverfahren, ich meine die fortlaufende Situation der Welt. Sobald wir irgendwie einmal überreagieren in irgendeine Sache, werden die das als Argumente verwenden, um mehr Leute zu rekrutieren gegen uns. Du versuchst also den rationalen Weg. Okay, dann darf ich eben kurz Steffis Frage zwischenwerfen. Entschuldigung, wir fassen den sofort, danke sofort wieder auf. Ich will eine kurze Steffis Frage zwischenwerfen. Ja, bitte. Das Flugzeug fliegt ja ins Gebäude rein, oder? Es ist auf jeden Fall eines von drei Zielen geplant. Es ist auf jeden Fall ein Ziel mit 10.000 Leuten plus. Wo das Flugzeug reinfliegt. Fliegen wird, ja, welches jetzt genau. Das heißt, die Leute im Flugzeug sind so oder so tot. Sagen wir mal, wenn es zum Crash kommt, ja. Also, und wenn es zum Abschuss kommt, ja. Ja. Abschießen. Die Menschen in dem Flugzeug sind dann ja eh tot. Christian. Die Menschen sind so oder so tot. Ja. Ob du sie jetzt abschießt und nur die Menschen im Flugzeug tötest. Oder ob sie in das Gebäude fliegen. Oh Leute, ich finde das gerade so spannend. Oh, als Mediator. Zwei Meinungen. Das ist das Beste, was jemals passieren konnte. Das Schlimmste wäre jetzt gewesen, ja, ihr beide sagt einfach abschießen, ihr beide sagt nicht abschießen. Aber der eine sagt abschießen, der andere nein. Und es ist so eine ausgeglichene Situation. Es ist so toll. Aber... weil keiner kann eine direkte Antwort geben, weil er selber nicht betroffen ist. Oh Gott, ich liebe es. Es ist so schön. Ich meine, ich gebe zu, dass das rein technisch, wenn das einzige Ziel ist, Menschenleben zu retten, ist das die bessere Entscheidung, abzuschießen. Zumindest in dem Verhältnis 10.000 plus 256, ja. Deswegen, es ist, wenn dein bloßes Ziel ist, Menschenleben zu erhalten, ist ja, abzuschießen oder nicht, macht keinen Unterschied, macht bloß mehr Profit, ein Menschenleben gerettet für die Welt. Ja. Aber das Problem ist, dass Prinzipien haben auch einen Wert und für Prinzipien muss eingestanden werden. Und wenn es nicht dafür eingestanden wird, dann... Was sind wir noch wert? Um wie viel bist du besser? Um wie viel bist du besser als derjenige, der das Flugzeug entführt hat? Finde ich sehr gut. Danke. Das war bei uns heute in der Arbeit auch ein sehr, sehr, sehr, sehr kontroverser Standpunkt. Danke dir, dass du ihn nochmal aufgeführt hast. Das meine ich übrigens gerade ernst. Es war für alle Leute ein Fun Fact jetzt. Wir haben heute Morgen Arbeitsbeginn, bei uns ist 7.30 Uhr und wir hatten Leute bei uns im Büro. Ich glaube nicht, wir haben durchgehend über den Film bis 8.30 Uhr, also locker eine Stunde, durchdiskutiert mit verschiedenen Leuten, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Es ist so. Möchtest du nicht zugeben, wo du arbeitest, damit jetzt gesehen wird, dass du eine Stunde lang nicht gearbeitet hast? Nein, ich habe parallel gearbeitet, das ist ja der Witz an der Geschichte. Ich habe parallel Telefonate entgegengenommen. Und während du geredet hast um Gottes Willen, ich habe auch meine Arbeit getan. Es ist nur so dieses genau in diesen Gesprächspausen, weil ich sag mal, morgens ist ja natürlich jetzt nicht so viel los, habe ich natürlich auch damit verschiedenen Personen drüber gesprochen. Auch Personen, die mir diesen Film sehr nahe gelegt haben, nur ich bin auf der Couch eingepennt, deswegen habe ich ihn dann halt nicht gelesen. Nicht gesehen. Also bist du der schuldig ist. Eigentlich bin ich der schuld ist, ja. Als ich diese Diskussion angestachelt habe. Ich gucke allerdings auch gerade auf die Uhr. Nicht so ungut. Ich sehe gerade bei uns drei, also bei meiner Uhr zumindest gerade 73 Minuten, zumindest eine Videoaufnahme. Ja, kommt so nein. Kommt bei mir und, auch hin, ja. Ich glaube echt, wir müssen das gerade kurz ein bisschen abbrechen. Tut mir wirklich leid für alle, die jetzt eventuell vielleicht ein bisschen mehr hören wollten. Aber ich glaube, die Standpunkte von euch würden sich jetzt nicht wirklich ändern, egal was der andere jetzt sagt, oder? Also Christian wäre immer noch pro nicht abschießen, egal was ist, Hauptsache Prinzipien, wenn ich das jetzt mal richtig zusammenfasse, also wenn ich das jetzt sehr, sehr plump zusammenfasse. Also es ist, dass man für, man muss sich halt, selbst wenn dieses Mal es nichts bringt, sich zu bemühen in Richtung einer besseren Welt, ist es halt. Und Steffi wäre immer noch in Richtung von, ey, die 100 was oder 200 was auch immer, 50 Leben sind mir im Verhältnis des Menschenlebens selber gewidmet oder gewichtet nicht so viel wert wie Zehntausende. Mhm. Vor allem mit dem Gesichtspunkt, dass die im Flugzeug Arsch sterben. Es klingt böse, es klingt ziemlich böse, aber es ist also so. Also, bei egal welcher Situation. Du bist ein Monster. Ja. Du bist ein Monster. Ich bin ein ganz Monster. Also, ungeachtet der jeweiligen, also ihr würdet jetzt, egal was der andere sagt, würdet ihr, glaube ich, nicht wirklich abweichen, oder? Also, er müsste recht gut argumentieren. Also, es hat ihm noch nicht gereicht, okay, also. Nein. Hitler hätte sie abgeschossen. Reicht das? Okay, wir schießen sie ab. Yeah. Was bringt dir das? Was bringt dir das jetzt? Was sagt das über dich und den jeweils anderen aus? Also du machst, was Hitler machen würde? Na, deswegen ja, was würde das über dich aussagen? Du machst das, was Hitler machen muss und überzeugst den anderen, das zu machen, was Hitler machen würde. Was sagt das über dich aus? Nee, ich mache ja nicht das, was Hitler machen würde. Ich mache ja das, was er nicht machen würde. Oh Gott. Sie macht das, was Hitler macht. Gut, ich würde sagen, wir kommen ab hier zur Filmbesprechung, da allerdings zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den Film keiner gesehen hat, würde ich sagen, machen wir das in einem separaten Video unter der Woche. Passt mir persönlich auch sehr in Kram, was zumindest Schneiden und so weiter angeht. Steffi, dich findet man nirgends im Internet. Wir sind aber nochmal, wir bedanken uns nochmal herzlich, dass du als zumindest dritte Person nochmal mit eingestiegen bist, mitten im Laufe der Woche. Christian, danke, dass du natürlich auch wie immer dabei bist. Ja, ich weiß. Ja, oh den Gott. Check ist in der Post, ich hab oder? So, ich hab meine gute Seele heute gefunden. Wir danken uns natürlich auch bei euch, dass ihr natürlich wie jede Woche einschaltet. Ich hoffe, es hat zumindest ein bisschen Spaß gebracht. Ich hoffe, es hat zumindest ein bisschen Denkanstoß gebracht, was an wenigen Argumenten zu diesem Thema. Weil glaubet mir, das wird heute oder zumindest heute und morgen wird das noch sehr, sehr heiß diskutiert. Es gibt immer noch keinen Schiedsspruch, müsste ich schon fast sagen, vom Bundesverfassungsgericht oder von irgendeinem Gericht in Deutschland, was diese Frage sicher für die jeweils eine als auch die andere, also die eine Seite im Sinne von Angehörigen der Abgeschossenen. Willst du, dass Steuergelder aufgewunden werden für diesen Scheiß? Ja, ehrlich gesagt schon. Ich finde, das ist eine gar nicht mal so ich finde, in den Zeiten ist das eine gar nicht so unwichtige Entscheidung. Es ist vor allem wirklich in der Zeit momentan. Es ist wirklich etwas, worüber man nachdenken müsste. Ob ein Jetpilot straffrei bleibt, wenn er, sag ich mal, zumindest in einem verhältnismäßig angemessenen Rahmen irgendwie Leben in Anführungsstrichen jetzt bitte wirklich zu sehen, rettet oder halt nicht. Da finde ich schon, dass zumindest diese Leute ein gewisses Maß an Rechtssicherheit oder zumindest an Gewissheit haben müssten, was sie erwartet, wenn sie Aktion X oder Y halt entsprechend ausführen. Finde ich persönlich schon. Armee, Fahnenflucht, keine Wahl. Richtig, zumindest das. Weißt du, aber selbst das ist noch nicht mal abschließend geklärt. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder in die Diskussion einsteigen. Lisa, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das hat zumindest ein gewisses Maß an Denkanstoß gebracht. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, er ist, glaube ich, noch bis nächste Woche Sonntag in der Mediathek zur Verfügung. ARD-Mediathek, Terror heißt der Film einfach nur. Ich hoffe, echt, also jetzt nicht auf das Thema bezogen, aber zumindest auf die eigene Meinungsbildung, dass es euch vielleicht ein bisschen weiterbringt. Ich hoffe, wir konnten euch chemikalisch und physisch ein bisschen weiterbringen, was Akkuladung angeht. Also für eine 4 sollte es in Physik und Chemie auch wohl reichen. Und zumindest in Physik. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne an Sven@knackpunkt.net oder Christian@knackpunkt.net schicken. Wir lesen sie. Wir werden sie nicht beantworten. Wir werden sie nicht beantworten, aber wir werden sie auf jeden Fall im nächsten Knackpunkt versuchen zu besprechen. Zumindest die an mich gehen, also Sven@knackpunkt.net. Und. Nein, werden wir nicht. Uns findet man neuerdings auf eben genannter Homepage. Bei YouTube, unter anderem auch bei Knackpunkt Gaming. Und Steffi findet man nirgendwo im Internet. Da müsstet ihr mich kontaktieren, falls ihr mit Steffi ein Date haben wollt. Sie wohnt allerdings in der Schweiz. Also, bitteschön. Trotzdem schön. Kontakt. Bist du nicht in einer scheiß Beziehung? Ja. Hauptsache aber so. Ja, nee, das ist schön. Nee, das ist schön. Das kann man so machen. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Das war Knackpunkt Nummer 38. 39. Ich glaube, ja. Ich glaube Nummer 38, wenn dann 39. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao. Ciao.